Retro Soul von Michael Kiwanuka. 7:48 Uhr ist es gleich. Sie hören Deutschlandradio Kultur. Das Bild von Deutschland, das ist ein weites Feld und ein schwieriges Thema. Es wird in Griechenland anders gesehen als in Afghanistan. Und im Auftrag der GIZ, der Gesellschaft der internationalen Zusammenarbeit, hat mein gleich folgender Gesprächspartner untersuchen lassen, wie sich dieses Bild entwickelt hat. Aber nicht in der Manier von Historikern und Soziologen, sondern man könnte sagen, assoziativ haben Menschen aus verschiedenen Ländern mit Deutschlandbezug ihre Ansicht zum Land und dessen Rolle in der Welt geäußert. Andreas von Schumann leitet AGENS, die Agentur für strategisches Marketing und politische Kommunikation der GIZ, und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau von Bilderbeck. Wie haben Sie denn diese Menschen gefunden, 179 Menschen aus 26 Ländern, um deren Meinung zu Deutschland zu erfragen? Ja, die GIZ ist ja weltweit tätig in mehr als 130 Ländern. Zudem arbeiten wir in sehr vielen internationalen Netzwerken. Und wir haben natürlich über unsere Struktur diese Auswahl von Gesprächspartnern organisiert. Wobei wir darauf geachtet haben, dass sie nicht in irgendeiner Weise in geschäftlicher Beziehung oder in der direkten Zusammenarbeit mit der GIZ stehen, um da keine Verzerrung reinzubekommen. Mhm. Nun bescheinigen diese Interviews Deutschland eine überwiegend positive Wahrnehmung im Ausland. Wie kommt es denn zu dieser positiven Einstellung? Ja, also gibt es bestimmt mehrere Gründe, aber erstmal, was uns erstaunt hat, ist, wir haben diese Studie das zweite Mal gemacht. Vor 3 Jahren im Rahmen des Zukunftsdialoges der Kanzlerin haben wir schon einmal versucht, eben diesen Blick der Welt auf Deutschland einzufangen. Und dass, obwohl sich die Rolle Deutschlands in der Welt in den letzten 3 Jahren doch deutlich verändert hat, dass trotzdem noch eine sehr positive Wahrnehmung bezogen auf Deutschland, bezogen auf die Rolle, die es auf der internationalen Bühne spielt, da ist. Also dass es wenig Einfluss darauf genommen hat. Also das wichtigste Ergebnis eigentlich der ersten Studie war, dass wir von USA bis Chile, von Russland bis Südafrika, von China bis Indonesien eigentlich sehr, sehr massiv aufgefordert wurden, unsere Rolle auf der internationalen Bühne noch aktiver zu spielen. Das Ergebnis jetzt, es wird anerkannt, dass wir das spielen, aber und es wird auch als gut, als in Ordnung empfunden, und gleichzeitig konnten wir zahlreiche Hinweise einfangen zu dem Wie wir diese Rolle noch stärker oder anders spielen konnten. In Deutschland also hat man ja mit dieser Rolle durchaus ein Problem. Interessant ist ja, dass seit Ihrer ersten Studie 2012 einiges passiert ist, also internationale Ereignisse, ne? Die Euro-Krise, der Ukraine-Konflikt, die NSA-Späh-Affäre. IS, genau. Also diese Ring of Instability rund um Europa hat eine ganz andere Virulenz bekommen. Trotzdem ist das Bild, oder gerade deshalb ist das Bild Deutschlands bei den Befragten so positiv, und man will, dass Deutschland diese Führungsrolle noch stärker spielt? Ja, also es sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, es gibt eine sehr, sehr große Erwartung daran, wenn Deutschland eine stärkere Rolle in internationalen Konflikten, aber auch bei der Erarbeitung von internationalen Regimen, sagen wir im Bereich Klima und Umwelt, wenn Deutschland da eine stärkere Rolle spielt, dass das zum Nutzen aller ist. Also wird immer auf die starke Softpower der Deutschen verwiesen. Das heißt, dass Deutschland insgesamt, und zwar nicht nur die Politik, sondern auch Wirtschaft und Gesellschaft weltweit sehr, sehr gut vernetzt ist. Und deswegen, wenn es darum geht, die unterschiedlichen Interessen einzufangen, zu Güterabwägung zu kommen, da wird Deutschland eine sehr große Kompetenz unterstellt. Was erwartet man denn von Deutschland in dieser Situation, wenn ihm so eine Führungsrolle zugeschrieben wird? Also vielleicht mal zwei Sachen. Das erste ist, dass nicht erwartet wird, dass Deutschland diese Führungsrolle als Deutschland alleine spielt, sondern was auch immer. Und das ist auch das Erstaunliche bei dieser Studie, dass die Ergebnisse da sehr, sehr viel differenzierter sind als beim ersten. Es wird erwartet, erstens immer im Verbund mit Europa, die Welt sieht die starke Rolle Deutschlands in Europa. Erwartet aber, dass deutsche Interessen eingebettet werden in die Politik Europas. Das Gleiche gilt aber auch, wenn man jetzt auf internationaler Ebene geht, eingebettet in internationale Zusammenhänge, also sei es das UN-System oder in anderen regionalen Zusammenschlüssen. Also es geht, das wird auch sehr deutlich immer wieder geäußert, und zwar egal aus welcher Region, egal aus welchem Land und in welchen Beziehungen sie zu Deutschland stehen, das erwartet wird, spielt eure Rolle besser. Wir haben eine große Erwartung, dass das zum Wohle aller ist, aber spielt die immer eingebettet und im Verbund mit anderen Akteuren. Nun haben Sie 179 Interviewpartner größtenteils gefragt nach ihrer Meinung. Da sind ja wenige Deutschlandkenner und Menschen mit einer hohen Affinität zu Deutschland. Lässt sich denn auf diese Weise, Sie sprechen ja von Studie, tatsächlich ein umfassendes Deutschlandbild zeichnen? Also dieses methodische Vorgehen bei dieser Studie ist schon sehr anspruchsvoll. Also wir haben das Wichtige wie bei jeder Untersuchung ist natürlich die Auswahl der Gesprächspartner. Und wir haben hier von Politikern über Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaftsvertreter, Künstler oder auch andere Akteure aus der Zivilgesellschaft versucht, eine gute Mischung hinzubekommen. Wir haben versucht, vom Alter her eine gute Mischung hinzubekommen. Und auch das Kriterium, was Sie eben gesagt haben, Leute, die relativ eng mit Deutschland verbunden sind, genauso wie Gesprächspartner, die eigentlich in erster Linie ihr Deutschlandbild aus den Medien in ihrem Land haben. Einfach um das auszutarieren. In dieser Studie geht es nicht darum zu sagen, die Deutschen werden in Amerika, Asien, Afrika in der Weise gesehen oder in dem Land so gesehen. Sondern was wir versucht haben ist, was sind eigentlich die Grundlinien in dem Bild von Deutschland, und zwar völlig unabhängig von vom Land, von der Region, von Kultur oder von den konkreten Beziehungen, die dieses Land zu Deutschland hat. Das ist eigentlich der Wert dieser Studie. Es gibt ja sehr viele Untersuchungen auch zum Deutschlandbild, quantitative Erhebungen. Eine qualitative Erhebung quasi gemacht. Ja, wir wollten ein bisschen tiefer gehen und sagen, was steht eigentlich hinter diesen Stereotypen? Wie sind konkret die Ängste, diese Erwartungen? Das ist zumindest der Versuch. Andreas von Schumann hat für die GIZ eine Befragung von Ausländern mit Deutschlandbezug zum Deutschlandbild und der Rolle Deutschlands in der Welt gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. 7:55 Uhr ist es, hören Deutschland Radio Kultur und Wilco.